Und pflanz Gedanken in deinen Kopf, nicht mal ebenso. Nee, das ist verdammt nochmal ein Langzeitjob. Die volle Bandbreite, bis der Angstschweiß tropft. Denn sometimes droppt der Punchline, Gott noch Zeilen hat wie ein Sandsteinblock. Alles Secondhand, die meine Fresse jetzt erst besser kennen. Und letzten Endes wird die Representen zweckentfremdet. Rock'n'Roll heißt jede Nacht in fremden Betten pennen. Rap meistens schwere, das zu tragen wie ein Kettenhemd. Die böse, wahre Worte, klar tötet, törichte Honks im Part abgefuckt. Supermacht, arrogant wie die USA. Ich sag guten Tag, Fluch im Part, gibt zerstören. Löre zu Fuß den Ball, ist die Bürger nicht zerstöre. Wirkungsvoll ihre Würde leicht. Fabrik, Gewitter, Ficker, sicher der Turn, der knallt wirklich nice. Hör der Style, überrollt das Instrumental. Jeder Part brillant und genial, legt das Mic weg und gebt mir Props. Denn ich reime, verteile Zeit, peitsche und zeige, was rockt. Best muss rappen, der kann gar nicht anders. Das ist krampfhaft verankert, der damals Wanger veranlagt. Ich bin seit Jahren am Start, nur aus Spaß an der Sache. Fuck it, das ist faktisch praktisch alles, was ich mach und lass sonst gar nicht. Gut, ich tu, ich hab super hören, aber deins dagegen ist selbstbewusst. Mein Horizont im Optimum vom ersten Stock ins Erd geschafft. Und deiner, meine grenzenlos. Und was Hip-Hop angeht, kann, wenn ich mich anstreng, meinen Hinterkopf sehen. Komm jetzt offensiv wie Wannabes, ist Zeit jetzt an die Front zu ziehen. Das Bombenteam aus Top-MCs, mehr Anlang als Scientology. Mach Welle, wenn ihr trocken liegt, marschier beim Beat wie ein Toastfüßer. Dann sollte ich aufhören zu rappen, schreibe ich halt einen Haufen Bücher. Schau ich düster, erstaunt darüber, wie ich euch mit 8 Bars vernichte. Dies hier für BK verrichte, tiefer gehen als Nadelstiche. Im Gegensatz zu euch Arschgang aufs Gelaber verzichte. Schreiben wir zu Erschlagzeilen und danach Geschichte. I'm telling you now, the reason I'm here, it's real Hip-Hop Music from the soul, y'all. We stayed original ever since, yo. I'm telling you now, the reason I'm here, it's real hip-hop music from the soul, y'all. We stayed original ever since, yo. Rest in peace, yo. Hip-Hop, wie es nicht jeder kann, mach ich hörbar für jedermann. Yeah. Beruhigen die Leber dran nach dem Megaband von Schlägerkram. Yeah. Seht mich an, gut drauf, seh gut aus. Hip-Hop-Veteran, mach Musik mit Bums für die Jungs, um durch die Gegend fahren. Auf meinem Weg zum reißenden Absatz und Scheiß treibenden Erfolg. Bring ich Steine wie Reifen zum Rollen, denn ich weiß, was ihr wollt. Yeah. Stolz auf Hip-Hop mit Prädikat, wertvoll wie Eisen und Gold mit Gender 2012. Tio unter Strom wie 1000 Volt. Wir sind Bunker-Veteran, yeah. Untergrund erfahren unter hunderten von Arten. Konnten wir unsere bewahren, ihr wollt Wunder, spürt den Atem aus der Lunge des Titan. Das Kölner Kind der Höllenwind, runter in den Graben. Das Skillspunkt genau wie Nadeln, bevor ich untertauche in Schwaden. Umgeben vom Nebel, bösen Zungen, Nutten und Tentakel. Drumherum bunte Farben, gib dem Untergrund den Namen, um die Kunst wieder zu beleben und Mund zu Mund baden. Ich muss mal sitzen, gib mal eben Mocker, ihr seid wichtig, richtig am Schweben und abheben. Wie ein Helikopter so weit oben, euch muss arschkalt sein. Aber ein Schreit und bei mir ist alles klar, bei denn ich lege kein Feuer. Spots on, ich will mehr Licht, komm schon, gib mir den Kick, komm ran, ich will mehr Dichte. Ich fliege über den Beat mit diesem Rich, this is delicious. Ich finde, unser Flow sitzt jedes Mal immer wie Dicke. Über diesen Pattern und kapier, das ist wahnsinnig talentiert. Die Kombo Remscheid, Köln, WK ist auf ihre Art faszinierend. Wir planen und agieren, starten statt zu diskutieren. Wir sitzen da und resignieren, wartet, dass mal was passiert. Jetzt mal unter uns, der Untergrund ist die wirkliche Bundesliga. Unser Grundprinzip, dass wir Schwung genug und Wumpf im Beat haben. Wird mit Zeit hier unten im Keller alltäglich ist ungeziefer. Stimmt, Rich und STM sind wortwörtliche Untermieter. I'm telling you now, the reason I'm here, it's real hip-hop music from the soul, y'all. Rich, we stayed original ever since, yo. I'm telling you now, the reason I'm here, it's real hip-hop music from the soul, y'all. Rich, we stayed original ever since, yo. Andere Rapper können mir einfach nichts mehr anhaben. Ist doch okay, wenn Frauen beim Treffen mit mir nichts anhaben, yeah. Ist halt so, das kann man doch nicht immer selbst bestimmen. So soll es sein, mögen die Spiele wieder aufs Neue beginnen, yeah. Ich komm auf die Bühne und wirklich alle sind am Klatschen. Wenn du anfängst zu rappen, wollen dich wirklich alle klatschen. Sag nicht, du willst bei mir zu Hause an der Tür schellen. Kannst du machen, aber wenn ich öffne, erwarten dich an der Tür schellen. MCs werden schweigsam, wenn wir das Mic haben. Deutschrap ist tot, wir müssen das Leid tragen. Wir kommen auf verfütterter Fact, du sagst, du rappst einen chilligen Track. Was? Wir hören nur billigen Dreck, burn dich als Mittel zum Zweck. Ein Haufen Staub wird vom Winde verweht. Der Ausverkauf hat deine Sinne verdreht. Unser Rap schießt dir im Kopf, yeah. Wie Londoner Cops, deiner Mifi Komposen. Ich riech es doch. Du wirst verrückt, wenn du mir zuhörst und erkennst. Süße Nu, ich hab Rap im Blut seit den Kinderschuhen und bin ermächtig wie Boos. Ruckzuck betret ich dazu die Bufu, mach's mal eben jedem bewusst. Rap ist Selbsttherapie und im Einfall weitaus mehr als nur Kunst. Du gibst an deinen begangenen Fehlern anderen Menschen die Schuld, lehnt sich zurück. Mel Cool wird in die Hände gespuckt. Ich scheiß auf du, Zug war Gerede vom Back to the Room. Denn du kennst Rap nur von M oder Snoop aus der Backspin und Juk. Telling you now, the reason I'm here, it's real hip-hop music from the soul, y'all. Rich, we stayed original ever since, yo. I'm telling you now, the reason I'm here, it's real hip-hop music from the soul, y'all. Rich,